Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, 1798. Jena, 8. Januar 1798. Nur ein paar Zeilen für heute, um dich wegen meiner Gesundheit außer Sorge zu setzen. Ich befinde mich wieder recht wohl, bin in guter Stimmung zum Arbeiten und es geht mir von der Hand. Auch die übrige Familie ist wohlauf und grüßt euch herzlich. Humboldt hat mir einen großen Brief aus Paris geschrieben, den ich dir schicken werde, sobald ich ihn beantwortet. In 8 Tagen erwarte ich Goethe hier und mit ihm eine wichtige Epoche für mein Geschäft, denn ich werde ihm den Wallenstein vorlesen, soweit er fertig ist. Ich bin voll Erwartung, obgleich ich, im Ganzen genommen, des Eindrucks auf eine gebildete Natur mich ziemlich gewiß halte, denn ich kann nicht leugnen, dass ich mit meiner Arbeit sehr wohl zufrieden bin und mich manchmal darüber wundre. Du wirst von dem Feuer und der Innigkeit meiner besten Jahre nichts darin vermissen und keine Rohheit aus jener Epoche mehr darin finden. Die kraftvolle Ruhe, die beherrschte Kraft wird auch deinen Beifall finden. Aber freilich ist es keine griechische Tragödie und kann keine sein. Wie überhaupt das Zeitalter, wenn ich auch eine daraus hätte machen können, es mir nicht gedankt hätte. Es ist ein zu reicher Gegenstand geworden, ein kleines Universum, und die Exposition hat mich erstaunlich in die Breite getrieben. Obgleich zum 2. Akt noch einige Szenen fehlen und von den folgenden Akten noch gar nichts in Ordnung gebracht ist, so kann ich Goethe doch 4-mal so viel als der Prolog beträgt vorlesen. Du kannst daraus abnehmen, wie reich mein Stoff ausgefallen, denn an der Schreibart, die sehr konzis ist, liegt es nicht. Doch werden die letzten Akte, besonders der 4. und 5., merklich kleiner sein, und die Tragödie, den Prolog abgerechnet, wird nicht über 15 gedruckte Bogen füllen. Ich höre, dass man in Dresden Bordüren zu Zimmern wie auch Spiegel haben kann. Willst du so gut sein und mir eine Bordüre zu einem blauen Zimmer von den Frauen aussuchen lassen und mir einige Muster davon senden und mich zugleich wissen lassen, ob man sie nur Stück oder auch ellenweise kaufen kann? Auch wünschte ich zu wissen, ob man Spiegel ohne Rahmen bekommen kann und was 2 Spiegel von etwa 1 Elle Breite und 2 Ellen Höhe zusammen kosten. Lebe wohl und setze deine Kritiken über den Almanach bald fort, die ich auch Goethe kommuniziere und die uns viel Freude machen. Herzlich umarme ich euch alle. S.